Gelbe Oldschool Telefonzelle, Elbe Straße 59 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören einige eingravierte Telefonnummern, wahrscheinlich mit einem Schlüssel eingraviert, sowie einige eingravierte Namen bzw. Buchstaben. Ansonsten hier in Mainz-Grundenheim alles sehr aufgeräumt und keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.